Erstens ist das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia über die Philister, bevor der Pharao Gaza eroberte. Zweiter, so spricht der Herr, Wasser strömen aus dem Norden heran und werden zu einem reißenden Strom. Sie werden das Land und alles darin überschwemmen, auch die Städte und ihre Bewohner, so dass die Menschen laut schreien und alle Bewohner des Landes klagen. Dritter, wegen des Lärms der stampfenden Hufe seiner Pferde, des Klapperns seiner Streitwagen und des Geräusches seiner Räder werden sich Väter nicht um ihre Kinder kümmern, weil sie zu schwach sind. Vierter, dieser Tag ist gekommen, um ganz Philistea zu zerstören und Tyrus und Sidon jeden verbliebenen Helfer zu nehmen. Denn der Herr will Philistea, den Rest der Küste von Kaftor, vernichten. Fünfter, Gaza ist kahl geworden und Aschkelon ist zerstört. Ihr Überlebenden der Enakiter, wie lange werdet ihr euch noch ritzen? Sechster, ach, Schwert des Herrn, wie lange wirst du noch unruhig sein? Geh zurück in deine Scheide. Beruhige dich und sei still. Siebter, wie kann es ruhig sein, wenn der Herr es befohlen hat? Er hat es nach Aschkelon und an die Küste des Meeres geschickt.